Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und dann begrüße ich euch zur 47. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute ist der 20.02. Wir beginnen fast pünktlich um 20.31 Uhr mit unserer Vorstandssitzung. Mein Name ist Marco, ich werde durch die Sitzung leiten. Bei Protokoll steht im Pad, dass die Sanders macht, mit der Bitte darum, dass wir alle ein bisschen mithelfen. Anwesend sind der Elder, die Sandra, die Marco und die San. Damit sind wir beschlussfähig und müssten einmal kurz das Protokoll der letzten Sitzung abstimmen. Gibt da Gegenstimmen oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall, dann haben wir das einstimmig angenommen und beginnen mit den Berichten des Landesvorstands. Jo, ich habe nicht so viel gemacht, aber irgendwie war es trotzdem anstrengend. Am 11. Februar hatten wir einen Stammtisch in Düsseldorf, 12. Februar die AGÖ-Sitzung. Dann habe ich einen kleinen Wahlaufruf zur Bundestagswahl geschrieben, auch nochmal mit der Erklärung, warum die Piraten in Nordrhein-Westfalen nicht auf dem Stimmzettel stehen. Am 15. Februar war große AfD-Gegendemo in Düsseldorf mit ca. 30.000 Antifaschistinnen auf der Straße zu den, weiß ich nicht, 80 bis 100 Menschen, die zu dieser AfD-Kundgebung gehen wollten. Es gab kleines Gerangel zwischen den Cops und ein paar Demonstrantinnen, aber ansonsten lief alles sehr friedlich. Am 17.02. hatte ich Vorstandssitzung in Düsseldorf. Ja, und dann habe ich so einiges an Tickets und Mails gemacht, Spams gelöscht, Kalenderpflege und Kleinigkeiten. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt zum Tätigkeitsberichten, machen wir gerne am Ende, wenn wir durch sind. Und als nächstes wäre dann der Elder dran. Ja, hallo, erstmal schönen guten Abend. So, von mir nicht viel. Da gab es ein paar berufliche und private Nebengeschäfte, die halt derzeit ein bisschen Vorrang haben. Daher gab es von mir jetzt in den vergangenen zwei Wochen eher so das Tagesgeschäft, also ein bisschen Spam des RTs, Social Media Trolle trollen, also soweit ich das irgendwie von unterwegs aus mit meinem Taschen-Tamagotchi machen konnte. Und ein wenig Korrespondenz gab es auch noch mit dabei. Da wurde noch mal ein Brief verfasst und auch abgesendet. Ich hoffe, das kommt dann auch da an, wo es sein sollte. Sonst, das war's. Okay, danke dir. Es kommt hoffentlich gleich später noch. Dann geht's weiter mit Isan. Hi, könnt ihr mich hören? Mhm. Gut, ist auch laut genug, oder? Weil das Mikro spinnt ein bisschen. Ja, es hat gerade geknistert, aber du bist gut zu verstehen. Fantastisch. Okay, ich habe wieder das Übliche gemacht. Da steht ja immer dasselbe. Tägliches Social-Media-Geschäft mit allem drum und dran. Die AGÖ-Arbeit. Ich habe relektoriert. Ja, und ich habe sogar einmal freigegeben. Die AGÖ-Sitzung war ich auch dabei. Ich habe mit Karin über einige wichtige Tagestermine gesprochen und Post dazu, Protokoll vorbereitet. Ja, und dann habe ich auch wieder Tickets geschubst und die Kolleginnen damit geärgert und Mails und Spams erledigt. Okay, danke dir. Und als nächstes ist die Sandra dran. Ja, weil mich irgendeine Grippe oder so erwischt hat, habe ich in den letzten 14 Tagen keine Ressortsitzung gemacht. Dafür ist es hier oben unterm Dach zu kalt gewesen. Letzten Mittwoch war ich nichtsdestotrotz, trotz Husten und Schnupfen bei der Post und in der LGS. Da habe ich so einen privaten Brief von einem Sympathisanten oder Mitglied, weiß ich nicht, haben wir bekommen. Der ist ein bisschen verwirrt geschrieben. Ich habe den eingescannt. Wenn ihr den haben wollt, dann sagt mir bitte jetzt Bescheid, dann schicke ich den noch an den Vorstand. Aber der ist auch sehr verwirrend, der Brief. Gestern am 19.02. war ich auch in der LGS. Da habe ich dann im Postfach mal wieder was gefunden. Das habe ich dann zu Hause eingescannt und an euch weitergeleitet. Hefte ich natürlich nächste Woche Mittwoch in der Geschäftsstelle ab. Und ein paar Spams habe ich nur. Okay, danke dir. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit den Bericht Statistik. 20. Februar stand der Mitglieder 1216, davon stimmberechtigt 408. Und aus dem letzten Protokoll, unser Barkassenbestand 310,40 Euro. Stadtsparkasse Düsseldorf, Girokonto und Renditenkonto wird der Wolf vielleicht gleich noch aktualisieren. Ansonsten der Stand von der letzten Sitzung ist im Protokoll. VKV-Kontostände findet ihr, wenn ihr es nachschauen wollt, auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Dann mache ich weiter mit den Terminen. 23. Februar ist die Bundestagswahl 2025. Am 2.3. die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Am 22.3. um 17 Uhr ein Kreisparteitag in Bielefeld. Am 23.3. unser Landesparteitag ebenfalls in Bielefeld. Am 25.3. bietet der Wilk uns wieder eine Datenschutzschulung im BBB an. Und am 14.9. sind die Kommunalwahlen in NRW. Gibt's da Ergänzungen? Gut. Weitere Termine der Piraten NRW, Stammtische, Infostände, Sitzungen findet ihr auch auf unserer Webseite www.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Termine. Und wenn ihr eure Termine dann nicht findet, sagt bitte Bescheid, damit wir die eintragen können. Gut, dann geht's weiter mit den Anträgen. Da haben wir einen VKV-Finanzantrag bekommen aus Duisburg, Ticket 535394. Reinhard, du bist hier. Möchtest du deinen Antrag vorstellen? Guten Abend. Wir haben uns folgendermaßen überlegt, wir wollen uns einen Drucker anschaffen. Und zwar deshalb, weil dann können wir gleich auf den AVs, die wir jetzt machen, die benötigten Formulare ausfüllen und unterschreiben lassen von den anwesenden Leuten. Sonst müssen wir immer dahinter den Leuten hinterherlaufen bzw. fahren. Ich persönlich kann meinen eigenen Drucker nicht mitnehmen, den kann ich nicht tragen. Der ist also immer standortgebunden und wir haben das dann so beschlossen und wird auch von uns so unterstützt. Des Weiteren brauchen wir auch etwas Geld für den Kommunalwahlkampf. Wir beabsichtigen eventuell Briefe zu schreiben, um die Leute in den einzelnen Stadtteilen anzuschreiben, in denen wir kandidieren, damit man wieder auf uns aufmerksam wird und man weiß, dass es uns dort gibt. Des Weiteren, was war da noch? War da noch so ein, weiß ich, ja, und das ganze Geld. Ach ja, unser Postfach muss auch noch bezahlt werden. Das kann man dann auch aus dem Budget verwenden, weil da sind dann noch irgendwie die Rechnung offen. Ich weiß nicht, ob der LV dazwischen zeitlich aus unserem Budget bezahlt hat, weiß ich gar nicht. Und das muss ich dann im Juni den Schlüssel abgeben. Das wäre so ein Großes im Ganzen. Der Drucker gehört natürlich der Partei und ich gebe den natürlich ab, wenn sich hier die Verhältnisse in Duisburg ändern, habe ich auch auf den Antrag draufgeschrieben, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Okay, danke dir. Gibt es Fragen zu dem Antrag? Ich hätte so, glaube ich, eine oder zwei. Hattest du denn, also die Rechnung fürs Postfach, die kommt ja nicht automatisch zu uns. Die müsstest du uns schon einscannen und zuschicken. Da habe ich nichts gesehen. Tja, da muss ich mit dem Kurt sprechen. Ich selber habe keine. Ich habe selber nur die Mahnung. Und ich kümmere mich drum. Okay, mach mal so. Ja, danke dir. Und dann wollte ich dich fragen, wie viele DirektkandidatInnen habt ihr denn schon gewählt oder was meint ihr denn, wie viele ihr da zusammenbekommt? Ich glaube 37 Wahlbezirke habt ihr, ne? 36 sogar. Warte mal, ich muss eben gucken. Laut Statistik 37. 37? Wir haben also drei Stück. Also Duisburg-Homberg abgefrühstückt, wir haben Duisburg-Meidrich abgefrühstückt und Duisburg-Stadtmitte 3 haben wir. Die drei Formulare habe ich mittlerweile unterschrieben, durfte ich ja laut Aussage vom Wolf, die gebe ich, ich habe jetzt den Termin mit denen vereinbart, dann gebe ich die ab. Ja, wie viele kriegt ihr denn insgesamt zusammen? Also 3 von 37 habt ihr jetzt. Das wissen wir auch nicht. Okay. Was macht ihr? Sprecht ihr da Freunde, Bekannte und Verwandte an oder... Der Kurt ist da aktiv. Ich persönlich habe keine Leute, die sich für Politik interessieren. Ja, muss man ja nicht zwangsläufig. Man muss ja nur irgendwie die Wahlkreise besetzt kriegen. Ja, aber hin zum Kunst würde ich nicht so gerne ansprechen. Bin ich nicht der Typ für. Tut mir leid. Okay. Wenn es jetzt keine Fragen gibt zu dem Antrag, Von Seiten der Vorstandskolleginnen würde ich es gerne abstimmen. Okay, Elda. So, jetzt nochmal. So, dafür, ich glaube, der Antrag ist auch selbsterklärend. Sandra? Dafür. Ich bin auch dafür, Isan. Gut, dann haben wir den einstimmig angenommen. Du kriegst dann noch einen schriftlichen Bescheid, Reinhard. Und ja, wie die Abrechnung funktioniert, weißt du ja. Ja gut, okay, alles klar, danke. Dann werde ich mich gucken, wie ich kostengünstigen Drucker kriege. Danke. Danke dir. So, weitere Anträge haben wir nicht. Hatten wir auch gar keine Umlaufbeschlüsse? Vom 6.2. 53, 43, 58. Ah ja. Gerne Fotonutzung. Na dann zusammen. Sorry für die Verspätung. Hi. Na Ben. Stimmt, danke Sandra. Ich habe zu schnell gescrollt. Also wir hatten einen Umlaufbeschluss, Ticket 534358, Finanzantrag VKV Herne, Fotonutzung vom 6. Februar, allerdings um 390 Euro als Begleichung einer Rechnung von einem Fotografen. Den Antrag haben wir angenommen und das waren dann auch die Umlaufbeschlüsse. Hallo Wolf. Magst du deinen Tätigkeitsbericht noch nachgeben? Ja, das kann ich ganz kurz sagen, weil zum einen habe ich ein paar Überweisungen gemacht, Spam gelöscht, habe mit der Bundesbuchhaltung konferiert, bin Zahlungen nachgestiegen, Kontakt mit Siegen gesucht und genau, das war es eigentlich. Okay, danke dir. Trägst du das selber noch ein ins Bett? Ja, hier auch den Kontostand nehme ich mal an, oder? Sehr gerne. Isan, du hattest deine Wortmeldung. Ja, die Frage, ich habe das jetzt gerade nicht so ganz mitgekriegt. Den Mitgliedsantrag bei den UBs hast du auch vorgelesen? In Zeile 171. Nee, irgendwie gucke ich heute daneben. Okay, danke dir. Ticket 53, 4557 war ein Mitgliedsantrag und damit haben wir ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. So, schön, dass ihr alle mitliest. Das war's aber jetzt mit Anträgen und Umlaufbeschlüssen. Es geht weiter mit Aktuelles aus den Kommunen NRW. Haben wir hier irgendetwas Wichtiges? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir hier noch den Hinweis zur Bundestagswahl am Sonntag mit einem Link zur Orga-Seite im Wiki und den Hinweis zur Kommunalwahl, ebenfalls mit einer Orga-Seite. Wenn es hier nichts Neues gibt bezüglich dieser Tagesordnungspunkte, was macht die Vernetzung, Elda? Ja, die ist leider genauso auch zum Opfer gefallen wie alle anderen Aufgaben in der Art in den vergangenen 2 Wochen. Da ist also kein neuer Stand derzeit. Okay, danke dir. Dann haben wir unter Sonstiges Wichtiges ein Hinweis von Dennis Klüver aus dem Bundesvorstand. Eine E-Petition an den Bundestag und dazu eine Piratenpartei-Pressemitteilung. Piraten fordern vollständige Digitalisierung der Sammlung von Unterstützungsunterschriften für politische Parteien. Jo, was machen wir damit? Ist ja an sich eine geniale Idee. Ja, die Frage ist, verschicken wir es an die KVs, machen wir irgendein Anschreiben? Was sollen wir damit machen? Ich meine, die Idee ist gut, das stimmt. Und da unten die Adresse, wo man an der E-Petition teilnehmen kann, finde ich auch sehr wichtig. Aber die Frage ist halt, was machen wir jetzt konkret damit? Also ich persönlich habe bereits meine Wortmeldung da abgegeben. Und weil ich halt auch für das Petitionsportal registriert bin und kann nur dafür werben, das auf allen Kanälen zu verbreiten. Das hat ein Quorum von 30.000, steht aktuell bei 400 und zumindest ein Achtungserfolg sollte das haben, vor allen Dingen, weil das Anliegen ja auch durchaus zeitgemäß ist und wenn man an die Kürze der Vorbereitungszeit jetzt für die Unterschriftensammlungen denkt, dann denke ich, hat das also einfach eine größere Reichweite verdient. Also aus meiner Sicht wäre es über Social-Media-Kanäle, Mailinglisten und Webseite zu verbreiten. Okay, Social Media habe ich mir schon notiert. Machen wir sonst noch irgendwas? Hat da jemand eine Idee? Ja, ich würde es über die NRW-Info-Mailing-Liste schicken. Ich kann natürlich den Text auch auf unsere Webseite packen mit dem Hinweis, dass das, ich gehe mal davon aus, habe ich aber jetzt gar nicht geguckt, ist das schon auf der Webseite von piratenpartei.de? Ja. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir übernehmen das 1:1 auf unserer Webseite mit Hinweis, dass das schon veröffentlicht wurde auf der DE-Seite und dann schicke ich das einmal über die NRW-Info-Mailing-Liste und sobald der Blogbeitrag bei uns drauf ist, können wir dafür dann ja auch noch Social-Media-Werbung machen. Sollen wir das tun? Plus eins. Isan, was meinst du, Social-Media dann lieber unsere Seite verbreiten oder soll ich die Seite, sollen wir die Seite von dem Bund verbreiten? Ich bin wieder sehr patriotisch auf unserer Seite. Gut. Dann bitte ich noch um einen Tag Geduld. Okay. Gut, sonst habe ich unter Sonstiges, Wichtiges nichts weiter im Pad. Gibt es noch irgendetwas, was wir ansprechen müssen? Da wir noch ein paar Sachen im NÖ haben, wie auch schon angekündigt, würde ich dann so lang, wenn keiner mehr was sagt, die Sitzung schließen. Der nächste Termin ist in 14 Tagen, also wieder ein Donnerstag. Das ist der 6. März 2025. Wir treffen uns wieder um 20.30 Uhr im NRW-Mampel. Und ich schließe die heutige Sitzung um 20.53 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank an Hände fürs Streamen und an Marco fürs Moderieren.